kommunistische Organisation. Podcast. Wie haben wir das Ganze oder wie habe ich das Ganze gegliedert? Wir kommen zu einer kleinen Kontextualisierung und zumindest einer sehr schemenhaften Definition. Es gibt sehr viele Definitionen davon. Ich habe mich vor allem der sehr wörterbuchartig dran gehalten, um da mich nicht zu lange daran festzuhalten. Dann wollen wir eine kurze Geschichte uns angucken und auch die Rolle des Zionismus für den Imperialismus bestimmen. Der nächste Punkt ist, und das wird quasi, sag ich mal, der Schwerpunkt auch des Vortrags sein, eigentlich das Verhältnis von Antisemitismus und Zionismus historisch herauszuarbeiten. Also quasi, dass nicht per se Gegensätze waren und das dann vor allem auch am Beispiel des deutschen Faschismus und der Zionisten hier in Deutschland zur damaligen Zeit aufmachen. Das Ganze dann ein Fazit und quasi eine kleine Überleitung zur späteren Diskussionsrunde. Vielleicht ganz vorab und auch die Schwierigkeit der Beschäftigung mit dem Thema einmal noch zu erwähnen. Die meisten oder alle Zitate bis auf eins, die ich hier nutze, mein Vortrag ist sehr viel auch mit Primärzitaten oder mit Aussagen von Zionisten gefüllt. Ich wollte quasi Ihnen selber einmal hier den Raum geben, Ihre rassistische Ideologie zu äußern, um sie quasi zu kontextualisieren. Und diese Zitate sind fast alle ursprünglich aus dem Deutschen, aber in kaum deutscher Literatur, in kaum deutschen Fachtexten findet eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema statt. Das heißt, alle Zitate, die ich hier später nennen werde, die sind ursprünglich aus dem Deutschen. Ich habe sie aus dem Englischen zurückübersetzt, weil man die Originalzitate nicht mehr findet zum Teil. Ja. Weil es nur noch in der englischen Fachliteratur eigentlich eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Themen gibt, um quasi auch den Diskurs hierzulande einmal zu schildern. Wir gucken uns dieses Thema nicht im luftleeren Raum an. Und zwar haben wir am Montag den ersten Jahrestag des Gefängnisausbruchs in Gaza am 7. Oktober. Und auch ein Jahr verschärfter Genozid als Vergeltung Israels. Was aber wichtig ist herauszuarbeiten, und das ist quasi auch der Kontext dieser Aktionswoche, ist, dass es nicht erst seit einem Jahr oder nicht erst seit dem 7. Oktober die Geschichte begann, sondern dass wir seit der Staatsgründung Israels, also seit 76 Jahren, eine Geschichte der Vertreibung, ethnischen Säuberungen und auch Apartheid haben. Und genau in diesem Kontext es auch für uns wichtig ist, das Ganze zu verstehen, und zwar gerade deshalb, weil Deutschland da keine außenstehende Rolle hat. Ich habe das hier mit reingenommen, weil auch uns auf der Straße irgendwie bei Demonstrationen oder auch bei anderen politischen Aktivismus immer wieder die Frage begegnet, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ich sitze hier in Deutschland, das interessiert mich alles gar nicht. Was wollt ihr hier eigentlich? Und ich wollte hier kurz einmal auf das Thema deutsche Staatsräson einmal nur ganz schemenhaft eingehen. Und zwar, wir wissen alle spätestens seit einem Jahr, dass das Existenzrecht Israels deutsche Staatsräson ist. Staatsräson heißt in dem Falle, dass die Interessen des Staates über alle anderen Interessen, also auch die der normalen deutschen Bevölkerung in dem Fall, oder der Menschen in Palästina gestellt werden. Klar wird das unter anderem an einem Zitat, das ist hier von deutschen Botschaftern Israel: die gesicherte Existenz Israels liegt im nationalen Interesse Deutschlands, ist somit Teil unserer Staatsräson. Merkel hat das 2008 vor der Knesset relativ ähnlich wiederholt. Das heißt, es ist nicht nur wichtig, um die Geschehnisse aus einer Außenperspektive zu betrachten, sondern wenn wir die deutsche Regierung, die uns quasi gegenübersteht, wenn wir hier unser Anliegen eines freien Palästinas hier in Deutschland auf die Straße bringen, wenn wir die charakterisieren und verstehen wollen und auch ihre Involvierung in den Genozid besser verstehen wollen, dann ist es auch wichtig herauszuarbeiten, dass der Zionismus nämlich nicht nur Staatsideologie von Israel ist, sondern auch Teil der deutschen Staatsideologie geworden ist. Und deswegen ist es umso wichtiger eigentlich, nachzuvollziehen, was ist das eigentlich? Ja, ich habe mir zwei sehr oberflächliche Erklärungen eigentlich erstmal rangeholt. Und zwar, was sagt eigentlich der Duden dazu? Der Duden charakterisiert den Zionismus als eine jüdische Bewegung, die das Ziel hat, einen selbstständigen Nationalstaat für das jüdische Volk zu gründen und die jüdische Identität zu festigen. Das ist quasi die historische Aufgabe. Das sehen wir, hat sich 1948 mit der Staatsgründung Israel bewahrheitet. Das Ziel wurde umgesetzt. Und so kommen wir quasi zum zweiten Punkt dieser Definition. Es ist eine politische Strömung im heutigen Israel und für uns, wir sehen es darüber hinaus, und innerhalb des Judentums in aller Welt, die eine Stärkung und Vergrößerung des Staates Israel befürwortet und zu erreichen sucht. Das ist die gelebte Praxis seit 1948. Das heißt, wir gucken uns nun um diese gelebte Praxis, die wir quasi in unserer politischen Auseinandersetzung sehr oft thematisieren, nun vor allem den ersten Teil an. Also was heißt es eigentlich, diesen eigenen selbstständigen Nationalstaat erreichen zu wollen? Genau, dafür eine kurze Überblick, ja, eine schematische Geschichte. Wir gucken uns vor allem kurz den Anfang an. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. Dieses Buch von Theodor Herzl, Der Judenstaat, gilt als eigentlich eines der wichtigsten frühen Dokumente, wenn nicht sogar das wichtigste Dokument der zionistischen Bewegung. Er war nicht der Erste, der quasi innerhalb des Judentums in Europa die Idee aufgeworfen hatte, einen eigenen jüdischen Staat zu errichten, war aber, und das ist quasi der Unterschied um die 1890er Jahre, dass es einer politischen Bewegung quasi zugeordnet war. Also es gab eine Bewegung von Teilen des Judentums, einem sehr kleinen Teil, muss man dazu sagen, die für sich einen eigenen Staat als politisches Ziel erkannt haben. Und Ziel war es quasi, diesen dadurch zu erreichen, dass man mit den unterschiedlichen imperialistischen Mächten damals noch vor dem Ersten Weltkrieg in eine Verhandlung tritt über einen ja noch zu schaffenden Nationalstaat. Dabei war es sowohl für Herzl selber als auch für diese anderen Zionisten der allerersten Generation eigentlich nebensächlich, wo dieser Nationalstaat eigentlich zu gründen sei. Also ich weiß nicht, dem einen oder anderen wird sicherlich auch Uganda da ein Begriff sein. Also es gab Verhand also Überlegungen, ob man in Uganda oder in Lateinamerika einen solchen Kolonialstaat gründet. Und es genau in Argentinien zum Beispiel. Und es ist erst quasi diese zweite Generation der Zionisten, also die nach Herzl sich durchgesetzt haben, die dann aus vor allem auch agitatorischen Gründen sich sehr schnell auf Palästina festgelegt haben, um quasi den Juden ihre historische Heimstätte wiedererobern zu können. Ja, warum sollten die Imperialisten das mitmachen? Also man muss sich diese Gespräche, die die Zionisten dort geführt haben, auch wie Verkaufsgespräche vorstellen. Also sie sind dorthin gegangen und haben mit den unterschiedlichen lokalen Herrschern, mit den Imperialisten versucht zu verhandeln. Beispiele davon waren zum Beispiel der osmanische Sultan Abdulhamid II., der deutsche Kaiser Wilhelm. Zu ihm sind die Zionisten gegangen oder auch dem russischen Innenminister, der zur gleichen Zeit antisemitische Pogrome in Russland organisiert hat. Mit all diesen ist man in Austausch getreten über ein mögliches Siedlungsprojekt und hat dort vor allem ja, drei Punkte aufgemacht, weshalb das auch für die Imperialisten von Interesse ist. Das ist zum einen nach innen und zwar ist das zum einen der Antisemitismus, der damals schon von diesem imperialistischen Zentrum gepflegt wurde, oftmals als Ablenkung und als Spaltungsmechanismus innerhalb der Bevölkerung. Und da wurde er ganz oft, wenn Krisensituationen innerhalb der Länder aufkamen, als quasi innenpolitisches Problem verstanden. Also quasi, wir kennen das heute auch mit Krisenzuständen und Ähnlichem, dass dann das Thema Migration gerade sehr hochgekocht wird. Damals war das historisch so, dass man vor allem auf den Antisemitismus oder auf die Juden als Ablenkungsmechanismus gesetzt hatte und so nach innen der Bevölkerung eine Lösung der Judenfrage, der so ist quasi auch der Untertitel des Buches von Herzl gewesen, anbieten konnte. Der zweite Punkt, und das ist auch sehr entscheidend gewesen und hat sich unter anderem auch in der Gegnerschaft des Zionismus zur Arbeiterbewegung, also zu den Teilen innerhalb der Arbeiterklasse, die für bessere Rechte, für den sozialen Fortschritt gekämpft haben, geäußert. Und zwar, dass die Mehrheit der jüdischen Menschen, und zwar vor allem die aus der Arbeiterklasse, eigentlich Teil sozialistischer Bewegungen war. Es hat sich auch darin geäußert, dass in Deutschland zum Beispiel 90% des Judentums in absoluter Gegnerschaft zum Zionismus standen, bis zur Machtübergabe an die Faschisten. Und sie eigentlich die Zionisten in ihrer gesamten Geschichte immer gegen diese Arbeiterbewegung kämpfen mussten, um quasi diese Teile aus dem Ju des Judentums, die sich eigentlich dort einer anderen fortschrittlichen Bewegung zugeordnet haben, einer Bewegung, die eigentlich für einen gemeinsamen Kampf zwischen jüdischen und nichtjüdischen Arbeitern gesetzt haben, dem mussten sie immer entgegenstehen, aus ihrer eigenen Logik heraus, weil diese Teile waren für sie nicht zugänglich. Und was hieß das nach außen für die Imperialisten? Man hat ganz konkret Siedler für ein koloniales Projekt angeboten. Und wie ich es schon gesagt habe, war das in erster Linie auch egal, wo das stattgefunden hat. Es war quasi erst später, und da kommen wir jetzt wieder zur konkreten Geschichte. Erst mit der Balfour-Erklärung 1917 gibt es dann die erste konkrete Zusage historisch. Und zwar erkannte der britische Imperialismus zusätzlich zu den innenpolitischen Relevanz, die alle anderen auch zugeben mussten, dass er ein sehr konkretes Interesse daran hat, auf die Teile des Zionismus zu setzen, die sich vor allem Palästina als Heimstätte ausgesucht haben. Und zwar gab es damals vom damaligen britischen Außenminister Arthur Balfour eine Erklärung, dass die Krone die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina befürworte und die britische Regierung sich nach besten Kräften für die Verwirklichung dieses Ziels einsetzen will. Das hing damit zusammen, dass Großbritannien zu der damaligen Zeit, wir sind in der Zeit des Ersten Weltkrieges, sich im Krieg mit dem Osmanischen Reich befand und dort sehr konkret darum kämpfte, einen größeren Einfluss in Westasien zu erlangen. Ein Jahr später, also nach dieser Erklärung, eroberte Großbritannien zum Beispiel oder eroberte Großbritannien Palästina vom Osmanischen Reich und konnte quasi damit zumindest oberflächlich schon mal die Kontrolle gewinnen. Warum war es für Sie eigentlich von Interesse, in diesem Moment auf einen Siedlungskolonialismus und nicht auf ein Protektorat oder Ähnliches zu setzen? Und das hat unter anderem auch damit zu tun, dass zur gleichen Zeit, wie wir es eigentlich auch in vielen Teilen der Welt kennen, der Nationalismus, also im positiven Sinne hier, also der Nationalismus von vormalig unterdrückten Völkern, einen Aufschwung bekommt. Es gibt arabische Nationalbewegungen, erst noch quasi überstaatlich, später sich dann auch als palästinensisch, syrisch, ägyptisch und so verstehend. Und diese hat man relativ schnell festgestellt, bekommt man nicht so einfach unter Kontrolle. Und da boten sich die Zionisten als Siedlungsmasse vor Ort und als Kontrollmechanismus in der Region, dem britischen Imperialismus sehr stark an. Ich sag mal, vielleicht kurz was zum nächsten Punkt. Wir müssen oder wir können auch relativ schnell drüber gehen, weil von der Zusammensetzung des Publikums gehe ich davon aus, dass viele schon hier Vorwissen haben. Ich wollte es trotzdem noch mal aufnehmen, gerade für die Leute, die vielleicht heute auch das erste Mal sich damit das erste Mal konfrontiert werden, was das Resultat davon eigentlich war, von dieser Siedlungsbewegung ins Mandatsgebiet Palästina. Und zwar mit der Staatsgründung Israels, also 1948, begann eine Katastrophe für das palästinensische Volk. Also die begann schon vorher. Es gab vorher schon immer wieder pogromartige Übergriffe von Zionisten auf die einheimische Bevölkerung mit der Staatsgründung. Ja, schnellte das allerdings in die Höhe und 750.000 und mehr Palästinenser wurden vertrieben. Es wurden über 530 Städte und Dörfer zerstört. Es gab über 150 Massaker und 80% der palästinensischen Bevölkerung, ja, wurden aus ihrem eigenen Land vertrieben. Davon ja, 15.000 Menschen auch von zionistischen Milizen ermordet. Und im Vergleich quasi zum vorherigen Zustand, wo die jüdischen Siedlungsgebiete innerhalb des Mandatsgebiets 6% ausmachten, schnellten diese 1947, also quasi, gab es eine UN-Resolution, die die Staatsgründung Israels quasi ja, vorbereitete, schnellten diese auf 56% an. Ich kann dazu eine Broschüre von Free Palestine Dresden sehr empfehlen. Die haben da einen sehr guten Überblick. Die ist vor allem, sage ich mal, jetzt für Leute oder auch für Bekannte von euch, die sich zum ersten Mal damit auseinandersetzen, sehr gut. Aber das vielleicht, ne, um das nicht auszusparen und dass wir nicht nur die Seite angucken, wann hat wie, wo der Zionismus was gesagt, sondern das ist die konkrete, das konkrete Outcome einer solchen Politik. Ja. Wie, oder was war die Begründung des Zionismus, für ihre Politik einer eigenen nationalen Heimstätte? Und zwar war ihre Losung, dass der Antisemitismus unvermeidlich sei und eigentlich nicht in Europa bekämpft werden kann. Es geht eigentlich nicht mehr darum, gemeinsam mit den fortschrittlichen Teilen der Bevölkerung Europa den Antisemitismus dort zu bekämpfen, sondern die dort unerwünschten Juden in eigenen noch zu gründenden Staat zu verfrachten. Denn die Antisemiten waren nicht schuld nach dieser Logik, sondern die Juden, da sie noch keinen eigenen Staat im Vergleich zu allen anderen Völkern vorweisen konnten. Es gibt daher zum Beispiel eine Losung der deutschen Zionisten, die sinngemäß heißt, die Juden waren nicht Teil des deutschen Volkes. Juden und Deutsche sollen sich nicht vermischen und da sie nicht vom germanischen Blut abstammten, mussten sie zwangsläufig ihren eigenen Boden haben und der war schließlich Palästina. Das Ganze wurde begleitet davon, von einer, ja, kolonialen Selbstverständlichkeit, dass man ein Volk ohne Land sei und jetzt nur noch ein Land ohne Volk bräuchte. Also eine Logik, die dem Siedlungskolonialismus, also einem Kolonialismus, wo die einheimische Bevölkerung durch eine Fremde ausgetauscht wird, eigentlich immer einherging. Hierzu ja, zwei Zitate. Einmal eins von Albert Einstein. Völker mit einem Rassenunterschied scheinen Instinkte zu haben, die gegen ihre Verschmelzung arbeiten. Die Assimilation der Juden an die europäischen Nationen konnte das Gefühl der fehlenden Zugehörigkeit zwischen ihnen und denen, unter denen sie lebten, nicht auslöschen. Letztlich ist das instinktive Gefühl der Zugehörigkeit auf das Gesetz der Energieerhaltung zurückzuführen. Aus diesem Grund kann es auch durch noch so viel gut gemeinten Druck nicht ausgelöscht werden. Also es ist ein Erklärungsmuster dafür, warum die Juden nicht in Europa leben konnten. Anders von Chaim Weizmann, dem späteren Präsidenten Israel. Jedes Land kann nur eine begrenzte Anzahl von Juden aufnehmen, wenn es keine Unruhen in seinem Magen haben will. Deutschland hatte schon zu viele Juden. Und quasi immer noch ein Stück weiter. Jakob Klatzin, ein Mitherausgeber des Enzyklopädia Judaica. Wenn wir die Rechtmäßigkeit des Antisemitismus nicht anerkennen, leugnen wir die Rechtmäßigkeit unseres eigenen Nationalismus. Wenn unser Volk es verdient und willens ist, sein eigenes nationales Leben zu führen, dann ist es ein Fremdkörper, der in die Nation, unter denen es lebt, hineingedrängt wird. Ein Fremdkörper, der auf seiner eigenen unverwechselbaren Identität beharrt und den Bereich ihres Lebens einschränkt. Es ist daher richtig, dass sie gegen uns für ihre nationale Integrität kämpfen. Anstatt Gesellschaften zur Verteidigung gegen die Antisemiten zu gründen, die unsere Rechte beschneiden wollen, sollten wir Gesellschaften zur Verteidigung gegen unsere Freunde gründen, die unsere Rechte verteidigen wollen. So viel dazu, wie die Zionisten selber über den Antisemitismus zur damaligen Zeit gedacht haben. Vielleicht ja, gerne kurz sacken lassen. Die Grundaussage des Ganzen ist, dass der Antisemitismus eine natürliche Folge, eine natürliche Reaktion auf etwas ist, und zwar, dass die Juden nicht Teil der Länder sein können. Es gibt quasi keine jüdischen Deutschen, nur deutsche Juden. Und das zieht sich quasi durch die Geschichte der zionistischen Bewegung an der Stelle durch. Und man war sich auch durch die Geschichte hinweg nicht zu schade, immer wieder auch mit Kräften zusammenzuarbeiten, die eigentlich von einer zutiefst antijüdischen Grundhaltung stammten. Und das vor allem gerade in Osteuropa, gerade auch nach der Oktoberrevolution, aus einem Antikommunismus heraus. Hier vielleicht ein Beispiel. In der Ukraine gab es damals eine Rada von Simon Pedjura, die hatte die Grundregeln: keine Russen, keine Polen, keine Juden. Und das war die politische Kraft, auf die damals Anfang der 20er die Zionisten in der Ukraine gesetzt haben. Nachdem die Bolschewiki, also die Rote Armee, diese Rada mitsamt ihrer Milizen zerstören konnte und die im Abzug auch noch antijüdische Pogrome verübt haben, haben die Zionisten dort massiv an Zuspruch verloren. Ich bringe dieses Beispiel unter anderem auch aus zwei Gründen mit rein. Einmal haben sie nicht nur aufgrund der antijüdischen Pogrome den Zuspruch verloren, sondern auch aufgrund einer Politik damals, wo man dieses Problem erkannt hat und unter anderem in der Region Schulen aufgebaut hat, auf denen auf Jiddisch unterrichtet werden durfte. Und es gab in dieser Zeit unter anderem auch Gerichte innerhalb der Sowjetunion, auf denen Gerichtsprozesse auf Jiddisch abgehalten werden durften. Also man hat sehr konkret auf dieses Problem, dass die Zionisten Fuß fassen konnten innerhalb dieser Umbruchszeit, mit einer Politik geantwortet. Und der zweite Grund, warum ich das auch kurz hier einmal erwähnt haben möchte, ist etwas, was wir an dem rechten Bild sehen, und zwar, dass von offiziell ukrainischer Seite diesem Herrn Pedjora mittlerweile gedacht wird als quasi Teil der nationalen Geschichte und Teil auch der eigenen Staatsideologie. Und dort und quasi auch jüdische Verbände in der Ukraine das eigentlich seit Jahren ja, massivst kritisieren und sich dort auch Angriffen ausgesetzt. Ja, das waren vielleicht quasi allgemeine Aussagen, also wie der Antisemitismus und der Zionismus zueinander gedacht haben. Ich möchte unter anderem aus der, sag ich mal, deutschen Argumentation, sind sehr häufig in der Auseinandersetzung damit verbunden, dass wir uns daran abarbeiten müssten, dass Israel und der Zionismus keine Antwort auf den Holocaust und auf den deutschen Faschismus sind, habe ich nun ein paar Beispiele auch der Zionisten und des deutschen Faschismus reingebracht und versuche dort eine Argumentationslinie aufzumachen, und zwar unter anderem auch, sage ich mal, Publikums passend. Viele von uns sind, sage ich mal, schon politisch aktiv, und es ist eine Argumentation, die ich zumindest in der Vorbereitung auch sehr, sehr wichtig war, einmal auch nachzuvollziehen, um sich gegen diese Angriffsmuster auch zu wehren. Und zwar gab es in Deutschland zur damaligen Zeit den größten oder den wichtigen Dachverband der Zionisten, und zwar die Zionistische Vereinigung für Deutschland. Diese hatten bis zur Machtübergabe an Hitler vor allem sich daran abgearbeitet, gegen Sozialdemokraten und Kommunisten Veranstaltungen durchzuführen. Und zwar aus dem Grund, wie vorhin schon erwähnt, dass diese gemeinsam Juden und Nichtjuden organisiert haben. Das heißt, die Gefahr ging nicht von dem sich damals anbahnenden Faschismus, der schon klar benannt wurde und gegen den es auch schon eine Einheitsfront gab, aus, sondern von den roten Assimilierern. Und das Ganze hörte auch nach der Machtübergabe nicht auf. Im August 1933 gab es einen Artikel in der Rundschau, das war das Zentralorgan der zionistischen Vereinigung, wo sie die neue faschistische Realität ausgewertet haben. Die Juden sollten das Diktat ihrer neuen Herren nicht einfach stillschweigend hinnehmen. Auch sie müssen erkennen, dass die ethnische Trennung nur zum Besten ist. Die Ethnie ist zweifelsohne ein sehr wichtiges, ja entscheidendes Moment. Aus Blut und Boden bestimmt sich wirklich die Bedeutung eines Volkes und seine Leistungen. Die Juden müssten, die verlorene Generation, in denen das jüdische Rassenbewusstsein weitgehend vernachlässigt wurde, wieder gut machen. Die gleiche Rundschau, damals zu den Nürnberger Rassegesetzen, die die Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden verunmöglicht hatten, das begründete, dass diese auch für das Judentum förderlich und regenerativ seien, indem Deutschland der jüdischen Minderheit die Möglichkeit gibt, ein eigenes Leben zu führen und diese eigenständige Existenz staatlich unterstützt, hilft es dem Judentum, seinen nationalen Charakter zu stärken und leistet einen Beitrag zur Verbesserung der Beziehungen zwischen beiden Völkern. Die Zionisten glaubten also vor allem in den ersten Jahren des deutschen Faschismus die ganze Zeit an einen Deal zwischen den Nazis und ihnen. Die Argumentation lautete und hat vorher ja schon gelautet, dass die Nazis oder auch die anderen Imperialisten den Zionismus immer dann dringend brauchten, je mehr sie eigentlich selber aus ihrem Interesse die Juden aus der eigenen Bevölkerung, aus allen Belangen herausdrängen wollten. Das führte dazu, dass einige Personen in der zionistischen Bewegung ja geradezu sich überschlugen, auch in Lobeshymnen auf die Faschisten. Ein Beispiel dafür war Emil Ludwig, der als Schriftsteller die folgenden Worte schrieb: Hitler wird in ein paar Jahren vergessen sein, aber wird ein schönes Denkmal in Palästina haben. Das Kommen der Nazis war eher eine willkommene Sache. So viele unserer deutschen Juden schwebten zwischen zwei Küsten. So viele von ihnen ritten auf der tückischen Strömung zwischen der Skylla der Assimilation und der Charybdis einer flüchtigen Bekanntschaft mit jüdischen Dingen. Tausende, die für das Judentum völlig verloren schienen, wurden von Hitler in die Gemeinschaft zurückgeführt, und dafür bin ich ihm persönlich sehr dankbar. Das sind Aussagen. Das ist quasi das, wie sich die führenden deutschen Zionisten geäußert haben. Was viel wichtiger, und das könnte man jetzt sagen, ne, also die Geschichte hat gezeigt, dass dem nichts von faschistischer Seite primär gefolgt sei. Jetzt kommen wir allerdings zu sehr praktischen Erscheinungen des Ganzen. Und zwar zum Beispiel zum Haawara-Abkommen. Das war ein Abkommen zwischen den Faschisten und den Zionisten. Und zwar konnten Juden, zionistische Juden, einen Teil ihres Vermögens in deutsche Farmmaschinerie für Palästina eintauschen und dann emigrieren. Der deutsche Faschismus wollte sich damit internationalen Boykotts auf die eigenen Waren, diese wollte er umgehen und die eigene Wirtschaft ankurbeln. Gleichzeitig hatten die Zionisten vor allem das Interesse, die fittesten Teile aus der deutschen Bevölkerung plus, und das war damals vor allem wichtig, Produktionsmittel nach Palästina zu schaffen. Das war auch kein kleines Unterfangen. In Jerusalem hatte das Büro allein der Treuhandgesellschaft, die das mitverwaltet hatte, über 100 Mitarbeiter. Das hat sich auch aber darin geäußert, wie der deutsche Faschismus in den Jahren bis zur Reichspogromnacht mit den Zionisten umgegangen ist. Hier zum Beispiel aus einer Richtlinie der Gestapo in Bayern. Die Mitglieder der zionistischen Organisationen sind angesichts ihrer auf die Auswanderung nach Palästina gerichteten Aktivitäten nicht mit der gleichen Strenge zu behandeln, die gegenüber den Mitgliedern der deutsch-jüdischen Organisation erforderlich ist. Das Ganze hat bis 1938, also 5 Jahre nach der Machtübergabe an die Faschisten, angehalten. Und bis zu diesem Punkt haben die Zionisten sich eigentlich auf die Politik der Faschisten eingelassen und die ganze Zeit versucht, mit ihnen in Verhandlung zu treten, um die für sie besten Elemente des deutschen Judentums in die Migration zu schicken. Dass die Faschisten eigentlich alle Teile des Judentums als ihren Feind betrachteten, mussten sie aus ihrer eigenen rassistischen Logik ausklammern, da sie zu viele Gemeinsamkeiten erkannten. Ein weiterer sehr krasser Fall, der auch zeigt, dass das auch nicht in einem Widerspruch zu Israel stand, diese Politik, ist der Fall von Rudolf Kastner. Das war ein Anwalt in Budapest und hoher zionistischer Funktionär dort. Und dieser hatte Informationen erhalten über den geplanten Abtransport von 1 Million ungarischer Juden und hatte daraufhin, statt dem Vorbild von Warschau mit einem Aufstand zu folgen, mit Adolf Eichmann verhandelt. Der wird sicherlich vielen von euch etwas sagen, dass man einige hundert bis tausend, die ausreisewillig, aber auch dafür geeignet waren, noch retten könnte. Gleichzeitig organisierte er eine Stimmung innerhalb der Juden, dass diese sich in Sicherheit gefühlt haben und ihren Abtransport nicht mit Angst entgegenstanden, weil sie in eine ungewisse Zukunft geschickt wurden. Adolf Eichmann selber in seinem Prozess dann in Israel hat sich insofern dazu geäußert. In der Tat gab es eine große Ähnlichkeit zwischen unserer Haltung in der SS und der Sichtweise dieser immens idealistischen zionistischen Führer. Ich glaube, dass Kastner 1000 oder 100.000 seines Blutes geopfert hätte, um sein politisches Ziel zu erreichen. Ihr könnt die anderen haben, sagte er, aber ich will diese Gruppe hier haben. Und weil Kastner uns einen großen Dienst erwiesen hat, indem er geholfen hat, die Deportationslager friedlich zu halten, habe ich seine Gruppe entkommen lassen. Schließlich ging es mir nicht um kleine Gruppen von 1000 oder mehr Juden. Das war das Gentleman's Agreement, das ich mit Kastner hatte. Ja, man hat diesen Kastner dann in Israel vor ein Gericht gestellt, in den Anfangsjahren. Und dieser Prozess hat relativ viel Aufregung in der neuen israelischen Gesellschaft gebracht, weil es offenbart hat, wie stark eigentlich die Verstrickungen damals waren zum Faschismus. Und zwar hat eine israelische Tageszeitung dazu getitelt, wenn Kastner vor Gericht gestellt wird, droht der gesamten Regierung ein völliger politischer und nationaler Zusammenbruch. Als Folge dessen, was ein solcher Prozess ans Licht bringen könnte. Es äußerte sich auch darin, dass kein normaler Anwalt sein Verteidiger war, sondern er durch den israelischen Generalstaatsanwalt vertreten wurde. Dieser äußerte sich unter anderem so dazu, dass Herr Kastner steht hier nicht als Privatperson. Er war ein anerkannter Vertreter, ob offiziell oder nicht, der jüdischen nationalen Institute in Palästina und der zionistischen Exekutive. Und ich stehe hier vor diesem Gericht, um den Vertreter unserer nationalen Institution zu verteidigen. Das Ganze ist ein Einzelbeispiel daraus, dass sich aber die Zionisten damals nicht um die Rettung der Juden in Europa gekümmert haben und es auch nicht ihre Devise war, zeigt unter anderem die folgende Aussage von einem Herrn Grünbaum, der Leiter des Rescue Committees war und später Innenminister von Israel wurde. Wenn Sie mit zwei Bitten zu uns kommen, die Rettung der Massen von Juden in Europa oder die Wiedergewinnung des Landes, stimme ich ohne einen zweiten Gedanken für die Wiedergewinnung des Landes. Als sie mich fragten, ob sie nicht Geld aus dem United Jewish Appeal Fund für die Rettung der Juden in Europa geben könnten, sagte ich nein. Und ich sage wieder nein. Man sollte sich dieser Welle widersetzen, die die zionistischen Aktivitäten zur zweitrangigen Bedeutung verdrängt. Wir kommen quasi zu Ende. Der Zionismus als rassistische Ideologie hat von Anfang an auf einer Vorstellung beruht, die ra unterschiedliche Rassen zu trennen. Die Existenz eines eigenen Staates ist genau dadurch begründet, und zwar aufgrund der Rassentrennung in Europa. Das muss sich folgerichtig auch in der eigenen Existenz nun in Palästina durchsetzen. Auch dort kann kein ethnisch gemischter Staat existieren nach einer solchen Ideologie. Und er kann auch nicht mit der einheimischen palästinensischen Bevölkerung in irgendeiner Form friedlich zusammenleben, denn nun waren sie der Eindringling in der jüdischen Nation vor Ort nach dieser Ideologie. Das sehen wir auch in der Praxis. Also wir haben ganz oft haben wir es noch mit Vorstellungen zu tun, und dann kommen wir im Diskussionsteil auch dazu, die von einer Zwei-Staaten-Lösung ausgehen. Und wir sehen in der Praxis auch, dass natürlich, also das im Hintergrund, es geht die ganze Zeit um einen reinen jüdischen Staat, und es geht die ganze Zeit darum, dass das das oberste Ziel ist, also dass auch die Vernichtung von Menschenleben, also auch Menschenleben ihrer eigenen Nation, immer hinter diesem Ziel zurückgestellt werden musste. Und nach den Osloer Verhandlungen, also der offiziellen Zusage von zwei Staaten und dem Bruch andauernd dieser Politik und des Genozids in Gaza, zeigt sich eigentlich auch das weiter deutlich, dass Israel kein Interesse daran hat, in irgendeiner Form mit den Palästinensern auf einem Landstrich zu existieren. Das will ich hier auch nochmal sehr klar sagen, ist, dass wenn wir hier in Deutschland mit dem wirklich noch real existierenden Antisemitismus es zu tun haben und gegen diesen kämpfen wollen, dann können wir es nicht mit Kräften tun, deren Lösung historisch wie auch jetzt ist, den Ausweg für die Juden in der Emigration zu suchen. Also sie eigentlich als Problem zu erkennen, das zu verklausulieren und ihnen quasi sagen zu wollen, ja, dann geh doch nach Palästina oder nach Israel, wie Sie es sagen wollen. Und ich will vielleicht noch einen Punkt machen, um in die Diskussion überzuleiten. Wir haben es bei der Frage der Ein- und Zwei-Staaten-Lösung ganz oft auch mit einer Vorstellung, die auch eher aus dem europäischen Antisemitismus stammt, dass ein Staat Palästina bedeuten würde, dass die Juden der Feind wären oder dass die Juden aus diesem Landstrich verschwinden müssten, aus dem sie ja historisch auch gelebt haben oder auch vor der Staatsgründung Israel und auch vor den Siedlungsbewegungen auch gelebt haben, möchte ich einmal kurz zeigen, wie das in der palästinensischen politischen Bewegung diskutiert wird, und habe mir dort aus einer der Parteien, aus einem Grundsatzpapier von 2017, einen kurzen Text herausgesucht, und zwar von der Hamas, die bekräftigt, dass ihr Konflikt mit dem zionistischen Projekt und nicht mit den Juden aufgrund ihrer Religion besteht. Die Hamas kämpft nicht gegen die Juden, weil sie Juden sind, sondern sie kämpft gegen die Zionisten, die Palästina besetzen. Jedoch sind es die Zionisten, die das Judentum und die Juden ständig mit ihrem eigenen kolonialen Projekt und ihrer illegalen Entität identifizieren. Die Hamas lehnt die Verfolgung jedes Menschen oder die Untergrabung seiner Rechte aus nationalistischen, religiösen oder sektiererischen Gründen ab. Ich wollte quasi schon mal überleiten, dass das Teil einer Auseinandersetzung ist, und wir uns auch sehr gut mit den einzelnen Kräften in Palästina und auch dem Zionismus als ihnen gegenüberstehend auseinandersetzen müssen. Vielleicht noch mal zu Ende kommen. Ich will zwei Texte an der Stelle empfehlen, beziehungsweise halt noch einen dritten. Das eine ist eine Broschüre der Kommunistischen Partei Großbritanniens, Marxisten-Leninisten. Die besteht hauptsächlich aus Artikeln von Harpal Brar, die ähnlich wie ich das in dem Vortrag gemacht habe, sich an der Geschichte entlanghangelt. Die kann ich sehr empfehlen. Die ist online auch kostenlos verfügbar mittlerweile. Und selbst im eher liberaleren Großbritannien, was die Repressionswelle angeht, hat dies für viele Probleme gesorgt. Und der zweite Text, wenn wir uns die Diskussion um die Ein- oder Zwei-Staaten-Lösung angucken, kann ich eines Genossen der K.O. empfehlen. Da könnt ihr gerne nachher zu mir kommen, dann kann ich euch den als QR-Code geben. Der macht in einem längeren Artikel auf, warum eigentlich nach den historischen Ereignissen diese Forderung eigentlich überholt sei. Und vielleicht, weil wir schon mit dem letzten Zitat, das ich hier eingeblendet habe, auch darin übergegangen sind, warum, wieso, weshalb, was ist eigentlich die Hamas? Wir haben hinten unter anderem Broschüren dabei, die die gängigsten Mythen zu Hamas aufarbeiten, um dort eigentlich in einen wissenschaftlichen Diskurs zu kommen und sich vor allem auch erstmal als eine politische Kraft in einem sich zu befreienden Land verstehen und wir sie auch aufgrund dessen einordnen müssen. Genau, das waren ein paar Schlaglichter zur Geschichte des Zionismus. Ich danke euch erstmal für die Aufmerksamkeit und würde vor allem vorschlagen, dass es jetzt ein paar konkrete Fragen von euch geben könnte und ich euch dann in eine kleine Raucherpause entlasse. Kommunistische Organisation. Podcast.